wir frei. Wir sind bereit, unseren Weg zu gehen. Hier oben kann uns nichts geschehen. Die Erde bebt, denn unser Kampf ist noch nicht vorbei. Doch unser Wunsch wird irgendwann in Erfüllung gehen. Siehst du, wie das Eis zerbricht, kannst du das Feuer sehen. Wir müssen den Kampf bestehen. Unsere Welt wird sonst irgendwann untergehen.